I'm so excited, Sam. The sheep, das ist ja so süß. Can I stroke it, Sam? Help, help! Eula, be careful. Sheep can be wild. Where is Phil? Phil! Look, the cows. They give us milk. Yes, the milk comes out of the udder. Genau, die Milch kommt aus dem Euter, aber nur aus einer Zitze. Aber die Kuh hat vier. Und was kommt aus den anderen? One is for yogurt, one for butter, and one for chocolate. Look! My pigs, they're very clever. Yes, they can really talk. Die quieken so süß. Von Sauberkeit haben die wohl noch nie was gehört. Fressen und stinken ist wohl ihr einziger Lebenszweck. Du bist gemein. What about lunch? Lunch? I'm hungry. Typisch Danny. He's always the first if there's something to eat. Du hast die Schweine beleidigt. Du bekommst nichts. Hey, what's that? Da! Das kommt aus dem Hühnerstall. A fox? I'll get my gun. We keep the door closed. Open the door. Now! Claw, cluck. Okay, okay. Okay. Urlaub auf dem Bauernhof. Das war eine tolle Idee. Sam, that was a good idea. So, you like it here? Yes, we like it here. We like it very much, Sam. Me too. Holidays. And I can really relax now. Stopp, Catherine. Bevor du relaxst, lass uns doch noch die Rubbelkarten machen. Let's do the Rub-a-Dub cards. Genau, dann können wir uns mit Phil über seine Tiere unterhalten. Phil gehört nämlich der Bauernhof. Ach so, Entschuldigung. Du weißt ja noch gar nicht, wo wir hier sind. Also wir sind hier in England, in Devon, auf einem Bauernhof. Und der gehört Phil, einem Freund von Sam. So, jetzt weißt du Bescheid. Catherine, can we start now? Yes, let's start. Has everyone got their rub-a-dub cards? Hast du deine auch? Dann kann's ja losgehen. Off we go! Number one is cow. Number one is cow. Moo. Moo'n die Kühe genauso wie bei uns in Deutschland? Yes, I think so. Moo. When we write it, it looks different. Das habe ich schon mal gesehen. Mo, schreiben die. Right, Danny, but we pronounce it moo. Hören sich denn alle Tiere gleich an? Some English animals sound like German animals. Some are a bit different. I'll tell you later. Let's do the rub-a-dub cards first. Sam, what's number two? Number two is pig. Number two is pig. Number three is horse. Number three is horse. Number four is donkey. Number four is donkey. Dr. Gray, that's Phil's donkey. Right, Danny. Number five is hen. Number five is hen. Zu den Hens gehen wir nachher gleich mal hin und füttern die, ja? Hoffentlich hat Katie nicht wieder erschreckt. Yes, you can feed them and you can collect their eggs. Number six is duck. Number six is duck. Number seven is barn. Number seven is barn. Die streicht Phil doch gerade die Scheune, oder? Yes, Eula. Phil's painting the barn right now. Number 8 is farmer. Number 8 is farmer. Farmer Phil. Right. Let's do them one more time. Here's Sam for you. Jetzt bist du dran. Me? Oh, okay. Number 1 is cow. Number 1 is... Number 2 is pig. Number 2 is... Number 3 is horse. Number 3 is... Number 4 is donkey. Number 4 is... Number 5 is hen. Number 5 is... Number 6 is duck. Number 6 is... Number 7 is barn. Number 7 is... Number 8 is farmer. Number 8 is... So, ihr zwei, jetzt wollen wir aber wissen, wie die Tiere hier machen. Ich meine, wie sie auf Englisch reden. Okay, give us an animal, and we'll tell you what sound it makes. Pig. The pig goes oink, oink, oink. Machen unsere auch. Horse. The horse goes neigh, neigh. Neigh, neigh? Nee, machen unsere nicht. Unsere Viren. Okay. What about the donkey? Hee-haw, hee-haw. Komischer Esel. And now the hens. Kluck, kluck, kluck. A hen bei uns macht gok, gok, gok, gok. Das ist schon anders. And the duck? Quack, quack, quack, quack, quack. Das hört sich ja fast genauso an. Wen haben wir denn noch hier? Ach ja, die Mieze. Wie heißt Katze nochmal auf Englisch? Cat. So wie in dem Musical Cats. Da kommen lauter Katzen vor. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch wieder ein. Und wie machen die Katzen? Miau. Miau. Genau wie unsere. Aber auf Englisch wird das ganz anders geschrieben, das Wort. Wenn ich's höre, verstehe ich's. Das reicht. Was ist mit dem... Hot Dog? Hot Dog? Dog, meine ich natürlich. Das ist nur meine Eselsbrücke, damit ich mir das Wort leichter merken kann. Hot Dog, heißer Hund. The dog goes, arf, arf. Arf? Echt? Yes, believe me. Sam's right, Danny. A dog goes, arf, arf, arf. Machen englische Hunde nie Wuff? Well, some go, woof. Some go, arf, arf. Hört mal auf zu bellen. Wir haben was vergessen. Das Schaf. The sheep. Das Wort weiß ich noch aus einem der letzten Hefte. The sheep? The sheep goes baa, baa. Haben wir noch eins vergessen? Mir fällt jetzt keins mehr ein. What about the cock? Der Koch? Was für ein Koch? The cock. Cock-a-doodle-doo. Ach so, der Hahn. Stell dir mal vor, ein deutscher Hahn unterhält sich mit einem englischen. Kikeriki. Kokedudelu. Die verstehen kein Wort voneinander. Oh, wait. Look at page 19 in your OK magazine. There you can see the animal sounds. And there's a funny game. Shall we play it? Good idea, Catherine. Page 19. The game is called Animal Sounds. Tierstimmen? Es geht also um das, was wir gerade gehört haben. Animal Sounds. Mu, ba, nei, nei. Okay, okay. Let's sit down in a circle. What about over there on the meadow? Auf der Wiese. Au, ja. Okay, I'll just get a ball from Phil. Comfortable. Come on, sit down. Stimmt, richtig gemütlich. Total weich. Smooth. Very good, Eula, but I think you should move a little bit to the right. Let's make a nice circle. Ach so, ja, im Kreis. Okay. Is it okay here, Sam? Perfect. Here's the ball. Okay, I'll explain it to you. I throw the ball to one of you. While I throw the ball, I say the name of a farm animal. Wie war das? Das ging mir jetzt echt zu schnell. You'll get it while we play, Eula. Just watch. I'll throw the ball. Whoops! Was that for me? Yes, Sam, but you have to catch it. Okay, come again. Sam, watch out. Pig! Oink, oink, oink. That was the right animal sound. Now Sam throws the ball. Watch out. Sheep. Ba, ba. Horse. Nay, nay. Cat. No, Danny. Cat, not cow. Das war ich nicht. Echt nicht. Das war wirklich eine Kuh. Oh, sorry, Danny. I really thought that was you. yeah, I said cat. Meow, meow. Hot. Dog. Sorry, Sam. Kein Hot Dog. Nur Dog. Arf, arf. Okay. Okay. Okay. Okay, okay. Hey, my dear, where have you been? Wahrscheinlich hat er wieder die Hen erschreckt. The hens. Kay, is that true? Did you frighten the hens again? Sorry. Why don't you go to the hens and collect the eggs? Phil will be very happy about that. Sind schon weg. Hello, Hans. How are you? Eula, Danny, I'm glad you're here. You can help me. Help? Klar. Und was? What shall we do, Phil? Danny, could you please feed the hens? Then Eula and I can collect the eggs. Feed? Ach so, dann fliegen sie von den Nestern runter. Und ihr könnt in der Zwischenzeit die Eier aus den Nestern nehmen. Toller Trick, Phil. Here you are, Hans. Quick, Eula. Ich hab sie. Phil, I've got the eggs. That was very good. Now, how many eggs do we have? 2, 3, 6, 9. We have 9 eggs, Phil. Oh, wow. 9 eggs. Oh, busy little hens. Oops, what's that? Oh, that's a duck's egg. For a duck? Yes, it's much bigger. You know, Martinus, a friend of mine, once found something very special. Special? Was denn Besonderes? Found heißt, dass was gefunden hat. Was denn? What, Phil? Martinus found some eggs in a nest. Eggs from a goose. Goose? Das ist doch eine Gans, oder? Yes, but the mother goose never came back. So Martinus looked after the eggs. After a while, one little goose after the other came out of its egg. Die Gänseküken sind geschlüpft. Süß! And then? Martinus was the first one they saw. So he became their mother. Martinus als Gänsemutter? Witzig. The little geese were very curious. Curious? Yes, they wanted to know everything. They picked at Martinus's shoelace. They thought it was something to eat. Die wollten den Schnürsenkel futtern. Wie niedlich. Die sind ja fast so verfressen wie Danny. Na. Martinus and the little geese even went swimming together. Konnten die denn schon schwimmen oder hat Martinus ihnen das erst beigebracht? Did he teach them how to swim, Phil? Oh, they don't need a teacher. If little baby geese see water, they know what to do. Martinus and the geese did everything together. He taught them how to fly. Er hat ihnen das Fliegen beigebracht? Toll! Und dann? I don't know. They flew away, I suppose. I don't know whether they ever came back. I'll have to ask Martinus next time I see him. Toll! Das hat auch mal ein großer Naturwissenschaftler gemacht. Konrad Lorenz. Das habe ich gelesen. Aber irgendwie konnte ich mir das nie richtig vorstellen. Das gibt's also wirklich? But now I have to work again. There's lots of work on a farm. Was gibt's denn hier alles zu tun, Phil? Well, I have to milk the cows, I have to feed the hens, I have to collect the eggs. Da haben wir dir geholfen. Right, thank you. And the cat and the dog also have to work. Die Katze muss auch arbeiten? Spannst du sie etwa vor den Flug? Blödsinn. Of course not. The cat catches mice and the dog guards the sheep. Was macht die Katze? The cat catches mice. You know a mouse, Jule, don't you? Aber grad hast du was anderes gesagt. Mice, hat Phil gesagt. Yes, one mouse. But we have many, many mice on the farm. Mäuse, Jule. Oh, kapiert. Mice, mice. Mice sind Mäuse. Well, back to work. I have to paint the barn. Ah, die Scheune streichen. Damit hast du ja schon angefangen. Yes, I've started to paint the barn and now I will do the rest. See ya. Bye, Phil. See you. Welcome back home, guys. Schade. Holidays on the farm. That was wonderful, Sam. Yes, thank you, Sam. We need to do that more often. Relaxing is so good. Eine Kuh? Hier auf dem Schiff? Sam, hast du etwa eine Kuh mitgenommen? No, but I have some animal sounds on tape. Listen. Hey, Sam, good idea. In the OK magazine there are matching pictures. Look at page 12. Hey, da kannst du ja auch wieder mitmachen. Genau, und hinterher gucken wir, wer alles richtig hat. Okay, what's that? Listen, here is sound number one. You know what it is? Look at the picture. Write down number one in the square next to it. In das Kästchen daneben? Right. Here is sound number two. Here is sound number three. Did you write the number down? Yes, Sam. Well then, here's sound number four. Oh, my good old Rosie. Hey, das war ja Phil. Psst. Here's sound number five. Ready for sound number six? Here comes sound number seven. And here's the last sound. Did you write down all of them? Na klar, Sam. Logo. Now, here is Catherine for you with the solution. Pay attention. Let's see who knew all the sounds. Number one was a cow. Number two was a pig. Number three was a duck. Oh, my good old Rosie. Number four was a farmer. Number five was a hen. Number six was a donkey. Number seven was a barn. Number eight was a horse. Ich hab alle richtig. Ich auch. Well done. Now, Sam, where's the reward? Reward? Reward? Die Belohnung. Which reward? Sam, du hast doch bestimmt wieder ein Song gemacht, oder? Ah, a song. Okay, if you like, here's Down on the Farm. There is a farm up on a hill where you can meet the farmer Phil. Painting the barn and the fences too. There's always lots of work to do, like riding the horses or feeding the hens, brushing down the donkey again. Such a lot for you to see. So come along to the farm with me. Down on the farm, the lambs are always bleating, the pigs are always eating and putting on weight. Down on the farm, the ducks are always splashing, the farmer's always dashing in and out of the gate. That was great, real country music. Können wir den wieder zusammen übersetzen? Genau, das macht immer Spaß. Of course, let's translate the song together. There is a farm up on a hill. Da ist eine Farm oben auf dem Hügel. Where you can meet the farmer Phil. Wo du den Bauer Phil treffen kannst. Painting the barn and the fences too. Wie er den Schuppen streicht und und auch die Zäune. There's always lots of work to do. Es gibt immer viel Arbeit. Like riding the horses or feeding the hens. Zum Beispiel die Pferde reiten oder die Hennen füttern. Brushing down the donkey again. Den Esel mal wieder bürsten. Such a lot for you to see. Da gibt es so viel für dich zu sehen. Stimmt. So come along to the farm with me. Also komm mit mir auf die Farm. Aber immer. Down on the farm. Dort auf der Farm. The lambs are always bleating. Blöken die Lämmer immer. Die sind so süß. Aber streicheln sollte man sie nur, wenn kein Schafbock in der Nähe ist. The pigs are always eating. Die Schweine fressen immer. And putting on weight. Und nehmen dabei zu. Down on the farm. Dort auf der Farm. The ducks are always splashing. Planschen die Enten immer. The farmer's always dashing in and out of the gate. Der Bauer rast ständig durch das Tor ein und aus. Down on the farm. Genau, wir singen den Song jetzt gleich zusammen. Sing doch mit. Auf der Seite 22 steht der Text. Ready, steady, go. There is a farm up on a hill where you can meet the farmer Phil. Painting the barn and the fences too. There's always lots of work to do, like riding the horses or feeding the hens, brushing down the donkey again. Such a lot for you to see. So come along to the farm with me. Down on the farm, the lambs are always bleating, the pigs are always eating and putting on weight. Down on the farm, the ducks are always splashing, the farmer's always dashing in and out of the gate. So, ich glaub, das war's mal wieder. Right, Jule. But I'm sure you'll join us again in August. Yes, you'll hear from us in August. Bye. Hoffentlich kannst du auch mal Urlaub auf einem Bauernhof machen. Ist echt exciting. Bye-bye. Bye-bye.